In meiner Nähe lagern, im Bahnhofslicht, in der warmen Kühlbox ungelieferte Torten. In meiner Nähe schimmern, unter Neonröhren, in Zeitungspapier eingeschlagen, goldgelbe Makrelen. In der gekippten Stimmung dünsten deine Nylonstrümpfe wie geronnene Milch. Ich beanstande die kleine Szene unbemerkt, bedauere aufrichtig mit halblauter Rührung deine Tränensäcke. Dann schiebe ich den Fischen deine Traurigkeit hinter die Kiemen, esse die warmen Torten, fühle mich oben auf, reibe dein Nylon zum vagen Funkenschlag. Unbemerkt beanstande ich mich selbst und warte, warte, war, V.